Besteht ein Unterschied zwischen der Gotteslästerung und der Verwünschung? Ein Unterschied besteht, weil man bei der Gotteslästerung gegen Gott, die Mutter Gottes und die Heiligen flucht oder ihnen etwas Böses wünscht, während man bei der Verwünschung sich selbst oder den Nächsten verflucht oder sich oder ihm etwas Böses wünscht. Das ist auch immer ein gewisses Problem gewesen. Verwünschungen der Familie meistens oder sonst gegen seine Feinde. Der Teufel dann gern sein Süppchen damit kocht.